Ihr hört jetzt den Mitschnitt der Pressekonferenz von Dresden für alle zum Erstaufnahme-Zeltlager für Geflüchtete in Dresden auf der Bremer Straße. Die Pressekonferenz fand statt am 7. August 2015, also am Freitag, in den Räumen der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Und es beginnt zu sprechen Erik Hatke von Dresden für alle. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie trotz der kurzfristigen Einladung so zahlreich erschienen sind. Und der Hitze. Trotz der Hitze, drin aber lässt sich eigentlich aushalten, es ist auch genug viele Getränke da. Vor genau zwei Wochen, wurde das Zeltlager in der Dresdner Friedrichstadt aufgebaut. Und die Tatsache, dass wir uns alle entschlossen haben, noch einmal auf diesem Podium gemeinsam die Zustände zu kritisieren, zeigt, glaube ich, dass wir nicht zufrieden sind mit der Entwicklung. Die Asylthematik im Gesamten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und sie braucht die Mitarbeit aller. Und das sieht man, glaube ich, auch an der breiten Aufstellung, die sich auf diesem Podium hier gefunden hat. Wir haben zu meiner Linken Herrn Ali Moradi, Geschäftsführer des Sächsischen Flüchtlingsrats. Daneben Frau Winkler, sie ist die Integrations- und Ausländerbeauftragte der Stadt Dresden. Zu meiner Rechten Herr Gerd Eninger, der mit den Ärzten vor Ort innerhalb des Zeltlagers die medizinische Versorgung mitkoordiniert. Und rechts davon ist Frau Mahmoud, die Vorsitzende des Ausländerrates Dresden, die auch vor Ort mit den Leuten gesprochen hat. Gerade in Anbetracht dessen, dass auch so viele Ehrenamtliche geholfen haben, möchten wir uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Helfern bedanken, die in den letzten Tagen und Wochen Großartiges geleistet haben und die damit die Strukturen vor Ort unterstützt haben. Nicht zuletzt hat auch der erste Bürgermeister von Dresden, zukünftiger Oberbürgermeister, Dirk Hilbert, gestern das Engagement der Ehrenamtlichen gewürdigt. Auch dafür nochmal danke. Die Dresden für alle hat in den ersten 4 Tagen die Koordinierung der Helfer, der Übersetzer und der Spenden übernommen und hat nach 4 Tagen sich schweren Herzens, muss ich sagen, entschlossen, diese Koordinierung zu übergeben an das DRK. Das ist geordnet geschehen. Wir haben über 300 Menschen auf einer Liste gesammelt, die wir übergeben haben. Es gab Personalgespräche, dass die Übergabe der freiwilligen Helfer gut gewährleistet werden konnte. Auch wollten wir die Zustände und die politischen Konsequenzen nicht weiter legitimieren und auch nicht weiter verschleiern. Jetzt wird jeder der einzelnen Podiumsteilnehmer aus seiner Sicht seine Kritik und seine Standpunkte vorbringen. Danach gibt es dann Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Wir würden beginnen mit Herrn Eninger aus der medizinischen Perspektive. Vielen Dank, Erik. Ich darf mich kurz nochmals vorstellen und auch bei Herrn Richter bedanken, dass wir in das politische Bildungseinrichtung kommen dürfen. Es steht hier Arzt und ehrenamtlicher Helfer. Sie wissen, ich habe ein paar andere Funktionen, die ich aber an dieser Stelle nicht erwähnen möchte. Ich bin eigentlich auch nicht derjenige, der von Anfang an Hilfe geleistet hat, weil ich war im Urlaub und habe diese Bilder gesehen und als es dann eskaliert ist, habe ich mir gedacht, besser nach Hause gehen und ja, etwas helfen. Mich hat nämlich am 31. Juli von einem Mitarbeiter, Professor Ortemann, der im Rahmen der ehrenamtlichen Hilfe, die organisiert worden ist, von Kollegen von Medinetz Dresden, von der Universitätsklinik, den medizinischen Kliniken, der Kinderklinik, der Neurologie und ich freue mich, dass Kai Löwenbrück auch mit hier ist. Und es sind Menschen, die von Döbeln ihre Klinik oder ihre Praxis verlassen haben und hierher gekommen sind und gearbeitet haben. Unter ihnen war auch Herr Ortemann, er schrieb mir: Die Verhältnisse dort sind wirklich schlimm. Das Zeltlager an der Bremer Straße wird nicht besser sein oder schlechter als die Zeltlager in Jordanien oder Türkei. Wenn Sie die Bilder anschauen, können Sie sich fast das auch vorstellen, was er meint. Ich werde es noch vertiefen. Zusätzlich stehen aber hier noch dumpfe Typen vor dem Tor und pöbeln die ehrenamtlichen Helfer an. Es ist peinlich, und dann beschreibt die Situation weiter. Es ist von humanitärer Katastrophe die Rede, und das muss natürlich begründet werden. Das liegt dann vor, wenn Menschen in Camps untergebracht sind, nicht unseren Standards, die wir international erwarten, erfüllt werden. Das ist zum einen die Dichte der Belegung, die fehlende Möglichkeit auch des Sichtschutzes in den Zelten, die Überbelegung der Zelte, die fehlende Beschattungsmöglichkeiten, die bestehen. Und dann am Anfang, wissen Sie, sind Dixi-Klos aufgestellt worden. Dort schreibt die WHO an, dass pro 50 ein Plumpsklo vorhanden sein muss. 10 sind meines Wissens das Maximum gewesen, 20 hätten aufgestellt werden müssen. Aber dort, wo Kinder und Frauen und Schwangere sind, ist das gar nicht zulässig, sondern dort müssen Sanitärcontainer mit Anschluss ans Abwasser und Frischwasser zur Desinfektion und Händereinigung gegeben sein. Das geht sich weiter, dass eine adäquate medizinische Versorgung möglich ist. Als ich am Montag aus dem Urlaub dazu kam, ist in einem überhitzten Container, ich denke, es sind 40 Grad, erreicht worden, unter schwierigen Bedingungen Menschen versorgt worden. Wenn man sein eigenes Instrumentarium nicht mitgebracht hat aus der Klinik, ist praktisch nichts vorhanden gewesen an Abhörmöglichkeiten, an Licht, um in den Mund zu schauen, Kindern in die Ohren zu schauen, wenn sie Fieber gehabt haben. Frauen, Schwangere, Kinder, Männer fanden sich zeitgleich in diesem Versorgungszelt. Ich habe mir das Verbandsmaterial angeschaut, Verfallsdatum 2007, 2008, auf den Hinweis, wer hafteten eigentlich hierfür, wenn ich das verwende. Ja, wenn Sie Stabile brauchen, eignet sich's nicht. Also Medikamentenversorgung ebenfalls ist unzureichend gewesen. Insgesamt im Bereich von Fäkalien, Geruch zu arbeiten, ist auch schon ganz klar, das entspricht nicht den hygienischen Vorstellungen. Menschen haben das, und das bedrückt uns, Erkrankungen, die sie nicht mitgebracht haben, erworben. Durchfallerkrankung, fieberhafte Erkrankungen, die eindeutig ein Fehlversorgungsthema sind. Mir fällt es natürlich auch schwer, wir alle kennen die Probleme, die durch den Zustrom von Flüchtlingen, Asylbewerbern kommen, aber so ganz unerwartet ist es ja nicht, und meines Erachtens hätte die Planung auch ein bisschen standardisierter erfolgen müssen. Und nur das, aber nehmen Sie bitte das Rote Kreuz, auch das tut ehrenamtlich im Rahmen seiner internationalen Hilfeleistung alles, was möglich ist. Und wir haben dann am Dienstag ein Gespräch geführt und haben einen Maßnahmenkatalog erstellt, der sah folgendermaßen aus. Also, dass diese Dixi-Klos am Folgetag abgeräumt werden, die Container, Sanitäreinrichtungen in Betrieb genommen werden, dass man der gegenüberliegenden DRK-Einrichtung Untersuchungsräume hat. Und dann, was ganz wichtig ist, dass das Gesundheitsamt endlich greift. Sie wissen, Ankömmlinge bedürfen einer Erstuntersuchung, um registriert zu sein. Die sind in Bussen nach Chemnitz gekarrt worden und dann wieder zurück. Wir haben Lösungen angeboten, die wurden nicht in Anspruch genommen, sondern es werden Container dort auf dem Gelände in der Bremer Straße aufgebaut, aber Röntgeneinrichtung gibt es dort natürlich nicht. Wir hatten vorgeschlagen, die KV-Ambulanz in der Fiedlerstraße dafür zu verwenden, weil dort in der Nähe auch eine Röntgeneinrichtung ist, weil die Insassen benenne ich die bewusst dort in diesem Lager, die können erst weiter gehen, wenn sie erst Untersuchung und das Aufnahmeverfahren abgeschlossen ist. Wenn ich dann lese, dass das Gesundheitsamt Honorarärzte sucht, um diese Erstuntersuchung durchzuführen, dann wird es zum koordinierenden Vorgehen passen, wenn man uns, die wir sowieso dort sind, nicht wegen Honorararzt, sondern als Ärzte nimmt, weil mit dieser Erstuntersuchung ist eine Röntgenuntersuchung der Lunge verbunden und dann kann man viele Erkrankungen, die bei diesen Neuankömmlingen möglich sind oder wenn die Husten haben, muss man einfach nachschauen, haben die eine Lungeninfektion, haben die eine Tuberkulose und da ist einfach der Röntgen Untersuchung des Brustkorbes bei über 16-Jährigen die Methode. Ein weiterer Maßnahmenkatalog war eben, dass die Kassenärztliche Vereinigung dann ihre Notambulanz zur Verfügung stellt und dass die seit dem halben Jahr geplante Flüchtlingsambulanz in der Fiedlerstraße ihren Betrieb aufnimmt. Wir hatten auch zugesagt, dass wir ehrenamtlich das tun werden, aber auch hingewiesen, dass wir unbedingt dafür auch eine langfristige Perspektive brauchen. Man kann ehrenamtlich die Dinge nicht lange betreiben und es wird ein Problem sein, das uns begleitet. Warum kommt es jetzt nun von unserer Seite auch zu diesem Wunsch der Pressekonferenz und der Öffentlichkeitsarbeit? Sie sind ja selber als Journalisten, dürfen Sie, wie ich weiß, nicht ins Lager gehen. Ob man das zu Ihrem Schutz macht, dass Sie nicht traumatisiert werden und über spitze Steine stolpern und sich verletzen. Ich hatte das als sadistischen Oberflächenbelag bezeichnet, vor allem wenn Kinder dort spielen, weil die Verletzungsgefahr dort sehr hoch ist. Nein, es ist einfach, dass die Information nicht an die Öffentlichkeit kommt. Wir sollen auch die Pressestelle irgendeiner Einrichtung benennen, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Aber Sie kennen mich in Dresden jetzt über 20 Jahre. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann mache ich darauf aufmerksam. Und das mache ich besser selbst, weil es dann authentischer ist. Wir sind, weil dieser Koordinierungsbedarf besteht, mit der Staatssekretärin im Sozialministerium in Kontakt getreten und hatten die dringend gebeten, ein Koordinierungsgespräch zu veranlassen mit Krankenhäusern, Gesundheitsamt, dass wir diese Ebenen abstimmen, wer übernimmt was und dass ein schneller Durchlauf bei der Erstuntersuchung ist, aber auch, dass diejenigen, die erkrankt sind, schnell untersucht und diagnostiziert werden können. Und dann fand ich eben in der Presse am Folgetag den Hinweis, quasi 32 Ehrenamtliche kümmern sich drum, sorgen darum, dass alles gut läuft. Sprich, wir, die wir gar nicht die Durchgriffsmöglichkeiten auf alle haben, werden plötzlich verantwortlich gemacht. Und die Quintessenz ist letztendlich, es läuft doch alles prima. Nein, es läuft nicht alles prima. Und weil Sie so informiert werden, müssen wir als diejenigen, die vor Ort versuchen, Nothilfe zu leisten, uns äußern. Und ich sage Ihnen ganz persönlich, ich habe in meinem Leben schon viel Elend gesehen, aber wenn ich mit Tränen in den Augen abends aus diesem Lager rausgehe, dann wissen Sie auch, dass die, die dort arbeiten, traumatisiert sind und eine Wut bekommen, weil wir mehr tun könnten, Besseres leisten, wenn wir bessere Bedingungen hätten und Zeit für diese Menschen hätten. Alles, was sonst ist, wird noch zur Sprache kommen, dass Kinder, hatte ich schon gesagt, nicht dort rein können, dass das Kindwohl gefährdet ist. Da wird nachher jemand dazu ausführlich noch was sagen. Und dann, denke ich, laufen die Dinge, es bemühen sich viele Leute, aber die Koordination im Gesundheitsbereich, und dafür spreche ich, funktioniert nicht. Und verantwortlich ist das Sozialministerium, Gesundheitsministerium mit den nachgeordneten Einrichtungen, Gesundheitsamt. Wir Ehrenamtliche tun unsere Arbeit, aber unter Bedingungen, wo ich sagen muss, das sollte ich eher mich nicht einbringen, weil das, was ich tue, ist keine gute Arbeit, sondern schlechte Arbeit. Und vieles, was ich tun müsste, kann ich nicht tun. Soweit, bevor mir Erik das Wort entzieht. Ich habe ganz geduldig gewartet. Als Dresden für alle das übergeben hat, hatten wir übrigens auch eine Mängeliste angefertigt und dem DRK übergeben. Das gibt es vom Amt. Wo man aber auch fairerweise sagen muss, dass einige Mängel auf dieser Mängelliste schon behoben wurden und dass das DRK wirklich sehr, sehr bemüht ist, so viel wie möglich zu leisten und aus sich rauszuholen. Frau Mahmut war eine der ersten Personen, die mit vor Ort im Lager da waren, die mit den Menschen gesprochen hat. Daher wird sie einige persönliche Eindrücke schildern und auch das große Leid der Uninformiertheit der Menschen vor Ort nochmal schildern. Okay, ja, seit die Menschen schon am 24. um 22.45 Uhr, glaube ich, aus der Bus schon angekommen. Am 25. 8.30 Uhr, meine Tochter und ich waren hier vor Ort. Da haben wir uns diese Verpflichtung als erstmal, sage ich, für mich selbst als Ausländerrat und meine Tochter als ehrenamtliche Mitarbeiterin vom Ausländerrat. Und diese menschliche Beziehung zu Menschen, ich würde betonen und würde ich mit Absicht immer nennen, die Leute, die drin sind, sind Menschen. Die haben keine andere Beschreibung. Die sind Menschen. Wir haben selbst vor 19 Jahren erlebt, als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, aber haben wir zum Glück nicht im Zelt gelebt und nicht im Lager. Jetzt sage ich Ihnen zu Menschen, die drin sitzen. Große Sorge für sie, dass sie eigentlich nicht alle homogen, dass sie alle im gleichen Zustand von Untersuchungen oder Interviews. Es gibt Menschen, unter denen die eigentlich registriert werden, aber trotzdem sind reingekommen mit der Gruppe. Nicht freiwillig, sondern untergebracht. Für sie am wichtigsten und zu erster Stelle kommt das, wie lange, dass sie hier in diesem Lager leben sollen. Wie lange, dass sie keine von uns diese Antwort geben kann. Warum sind wir hier? Zweite Frage. Wenn sie keinen Platz, ich kann nur trösten die Leute und da sage ich jetzt schon ein, weil die Zahl ist groß und sie haben keinen Platz, außer da mindestens schon ein Bett und sogar besser jetzt, ich danke die Presse zu diesem neuen Lager oder neue Halle wurde genannt, immer schon Notbett. Notbett genannt mit 60 Breite, wurde genannt. Aber das als für Personen, die nicht wissen, wie lange, dass sie hier bleiben, ein Bett zu nennen, ist zu viel. Sie wissen nicht, wie lange, sie wissen nicht, warum sie jetzt hier, sie wissen nicht, warum, wenn kein Platz wäre, warum würden sie aufgenommen? Da sagen sie einfach, da sagen warum die Leute, dann lassen sie die Grenze zu. Das ist jetzt nicht meine Antwort für die Antwort zu geben. Aber sie sind so frustriert, weil sie keine Ahnung, was mit denen passieren kann. Wann werden sie eingeladen zum Interview? Wann werden sie eingeladen zur Untersuchung? Ich kann gestern, ich habe schon nicht wenigstens, manche Tage war ich schon jeden Tag vor Ort, aber da ich durch die Woche arbeite, versuche ich nach der Arbeit vorbeizugehen. Vorgestern mein letzter Besuch war, da habe ich auch, da musste ich mit Menschen reden und trösten. Ich habe diese Vertrauen von denen gewonnen, aber gleichzeitig kann ich denen irgendeine Information, klare Information, das weiß ich nicht, dass niemand euch antworten kann. Ein älterer Herr hat auf seine Verantwortung das Krankenhaus verlassen. Er ist Diabetiker, er hat Wunde in Beinen und hat auf seine Verantwortung das Krankenhaus verlassen, weil er am gleichen Tag Termin für Interview hatte. Aber trotzdem hatte er den Termin verpasst. Und er ist so sauer und so unzufrieden und wollte er überhaupt nicht mehr hören. Ich sage, dann würden Sie schon nochmal eingeladen. Da sage ich, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis ich eingeladen bin. Warum sollte ich jetzt nicht meinen Termin wahrnehmen können? Er hatte im Krankenhaus selbst gekämpft um diesen Termin. Sage ich nochmal, diese Unsicherheit, diese Ungewissheit, Ihre Termine verpasst, die werden nicht informiert, es gibt Listen, wo die Namen und die Nummer von denen, dass sie eigentlich am nächsten Tag zur Untersuchung gehen sollen oder zum Interview eingeladen. Aber manche stehen erzählen dann vom letzten Freitag, dass sie vor Ort standen um 7 Uhr, aber trotzdem die Busse sind nicht angekommen, sie konnten nicht fahren nach Chemnitz und das heißt ihren Termin versäumt oder verpasst. Und großartig, keine von DRK denen auch Antwort geben, weil die Termine kommen von Chemnitz. Wenn ich über persönliche Leid und es gibt eine Dame, die erzählte mir, haben sie gesagt, ihr Netz wurde verteilt. Ich war bei dieser Verteilung Netze für Kleider zu Wäsche waschen. Sagte, was kann ich denn in den Netz? Wenn ich jetzt, was ich habe, in den Netz stelle, dann muss ich nackt bleiben. Das einfaches, privat, faire, sagt man. Er erzählte mir das und vor ihr sitzt andere Familie, Mann und Frau. Und der Mann hat sich geschämt, weil er das zu hören nach der Frau bleibt, weil sie keine Klamotten mehr kommen. Es gibt Spende, viel große Zahl von Spende. Ich bin auch dankbar und ich habe schon in meiner Pressemitteilung den ganzen Dresdner und Dresdnern bedankt, dass die ganz schnell reagiert und sich auf den Weg gemacht, so viele große Großzügigkeit und große Teil von Hilfe geleistet und Spenden gebracht. Aber die Verteilung groß, trotz dieser großen Mühe, die gegeben wird, wird nicht gerechtfertigt. Nicht gerechtmäßig, verzeihen. Vielleicht nachher, dann können Sie schon fragen. Da dies eine Erstaufnahmestelle ist, liegt die Verpflichtung und Information mit der Landesdirektion und dem Innenministerium. Des Weiteren liegt auch die Verantwortung im Bund, eine Stelle, wo mehr als 500 Asylbewerber sind, eine BAMF-Stelle einzurichten, um Untersuchungen und Interviews vor Ort durchführen zu können. Jemand, der schon sehr, sehr lange sich mit der geflüchteten Thematik auseinandersetzt, ist Ali Moradi, Geschäftsführer des Sächsischen Flüchtlingsrates, und er wird das wird eine kleine politische Einordnung vornehmen. Vielen Dank, mein Name ist Ali Moradi, wie erwähnt. Ich komme ursprünglich aus dem Iran. Ich bin Deutsch-Iraner, wenn man so sagen will. Ja, wegen dieser gesamten Geschichte, ich kann nur sagen, wir haben eine große Krise produziert. Also wenn ich hier sage, unsere Landesregierung. Und diese Krise haben wir als alternativlos verkauft und haben das von anderen verwalten lassen. Das kann, wenn ich mal in zwei Sätze das beschreiben, das ist die Beschreibung, die jetzige Lage. Wir haben genügend Zeit gehabt in einem Flächenland wie Sachsen, mit so vielen leerstehenden Wohnungen, Objekten, neue Unterkünfte zu organisieren. Wir haben sogar verschiedene Anbieter von Kantina in Aussicht gehabt. Und die Zahlen, dass die gestiegen werden soll, war schon längst bekannt. Und man kann ja nicht das verkaufen, dass diese Zeltlage von heute bis morgen alternativlos hier zustande gekommen ist. Ich habe mit DRK geredet, zwei von Personen habe ich auch hier getroffen, sitzt auch hier im Saal. Die haben mir gesagt, wir machen jeden Tag neue Erfahrungen. Wir waren nicht geeignet für diese Zelt. Und ich stelle mich so vor, die Menschen, die 1100 Leute, die sind Testkaninchen und jetzt machen wir neue Erfahrungen mit Leuten. Und ob das mit Menschenwürdigkeit zu tun hat, ob das von unserem Artikel 1 zu tun hat, das muss man sich selber darüber einen Kopf machen. Also meiner Meinung nach, wir haben seit 1,5 Jahren massiv hier unsere Landesregierung und besonders unser Innenminister hat versucht, hier in rechte Szene sich zu profilieren. Wähler und Wähler, was weggegangen sind, ob Pegida, ob andere Parteien nochmal zurückzuholen. Und das kann nur so bei mir übersetzt werden. Die gesamte Äußerungen, was Ende letztes Jahr gemacht wurden, ist wegen die straffälligen Flüchtlinge und Ausländer, dass die hier besondere Einheiten gebildet werden sollen und bis neue Geschichte, was die spezielle Erstaufnahmeeinrichtung der Lager gebildet werden soll, dass die Leute das geringe Chancen von Asyl haben, dort gelagert und von dort abgeschoben werden. Ich kann nur so übersetzen, aber Demokraten und Demokraten und demokratische Parteien müssen sich ausgrenzen und nicht versuchen, mit Populisten Wettbewerb zu betreiben. Das ist wirklich schädlich für Land und für die gesamte Bevölkerung. Bei Nachfragen kann ich noch was sagen. Danke. Vielen Dank. Die Gesundheitsversorgung der Geflüchteten an der Erstaufnahmestelle ist ebenfalls in der Verantwortung des Landes. Die Stadt wird jetzt zusätzlich eine zusätzliche Überforderung erfährt sie, durch, dass das Gesundheitsamt bestimmte Erstuntersuchungen auch mit übernehmen muss. Daher freue ich mich, dass Frau Christina Winkler als Ausländerbeauftragte der Stadt Dresden heute auch da ist, um aus ihrer Sicht ein paar Worte zu sagen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Christina Winkler. Ich bin seit 2013 die Integrations- und Ausländerbeauftragte der Stadt Dresden. Ich hatte am Dienstag die Möglichkeit, mit einigen Kolleginnen und Kollegen vom Stadtrat im Lager zu sein und mir auch einen persönlichen Eindruck von der Situation zu verschaffen. Und ich muss es ganz ehrlich und deutlich sagen, für mich ist die Situation, insbesondere mit Bezug auf die Schwangeren, die Frauen, Kinder und Familien, ein eklatanter Verstoß gegen die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, die im Artikel 3 ganz deutlich sagt, auch bei jeglichem staatlichem Handeln ist das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen, um im Vorfeld zu prüfen. Und wenn ich jetzt sage, unsere Bundesrepublik ist an diese UN-Kinderrechtskonvention gebunden, die gilt, ist dieses Kindeswohl zu prüfen. Und ich muss sagen, entweder ist es geprüft worden und das Ergebnis ist nicht umgesetzt worden, oder man hat es gleich gar nicht geprüft, weil alles ganz schnell gegangen ist. Wenn wir uns diesen Begriff Wohl des Kindes etwas näher anschauen, haben wir die Situation, woran macht man das fest? Wie kann man das greifen? Und da kann man analog, aber der Punkt ist wirklich analog, einen Kriterienkatalog zum Beispiel unseres Dresdner Jugendamtes sich anschauen, in dem drinne steht, wo wir prüfen, wie denn die Kinder in den Familien zu leben haben und wo der Punkt ist, wo das Jugendamt sagen kann, hier ist ein gewisses Mindestmaß unterschritten. Diese Kriterien kann man analog anwenden, um sich mal zu orientieren und diese Gefährdung des Wohles der Kinder zu begründen. Und da haben wir hier schon ganz viele Argumente gehört. Stichwort, wir haben eine hochproblematische Wohnsituation für die Kinder. Wir haben eine fehlende bzw. deutlich nicht ausreichende medizinische Versorgung. Wir hatten bei diesen Gewaltvorfällen dann natürlich auch das Problem, dass im Nahraum der Kinder, Schwangeren und Familien Gewalttätigkeit vorkommt. Wir haben unzureichende Möglichkeiten der Körperpflege. Und wir haben natürlich, das war auch schon angesprochen, eine sehr große materielle Not. Wenn Menschen wirklich nur das am Leibe tragen, mit dem sie kommen und leben müssen, ist das also auch ein Zustand, der nicht lange so hinnehmbar ist. Wir haben das Fehlen bzw. nicht ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten. Auch wenn das Jugendamt hier seinen Teil dazu gibt, habe ich sehr viele Kinder gesehen, die eher nicht so richtig wussten. Und wir haben natürlich auch die Fragestellung, die sich zwar jetzt ein Stück weit verbessert hat, aber dennoch auch im Raum steht, einer abwechslungsreichen und kindgerechten Ernährung. Das so als Ergänzung der Argumente, die hier meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter gebracht haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, hier muss ganz dringend was passieren. Ich bin seit einer Woche mit dieser Argumentation auch innerhalb der Verwaltung unterwegs. Ich habe das Innenministerium, das Sozialministerium, die Beauftragte für Integration informiert, aber auch in unserer Stadtverwaltung. Wir sind uns da einig, dass was passieren muss, aber bisher ist nicht viel wahrnehmbar, dass sich diese Lage schon deutlich entspannt hat. Und ich fordere auch nochmal auf, hier umgehend tätig zu werden. Und sei es, dass man in der Zuweisungspraxis des Freistaates in dieses Netzwerk an verschiedensten Einrichtungen, die wir jetzt im Freistaat haben, eben erstmal so einen Schwerpunkt setzt und sagt, bezogen auf die Familien, dort, wo die freien Plätze in den festen Erstaufnahmeeinrichtungen sind, werden wir vorrangig die Kinder und die Familien unterbringen und auch die schwangeren Frauen, sodass wir denen zumindest ein festes Dach über den Kopf geben und sie vor all diesen Dingen, die mit dem Zeltlager noch zusätzlich zu Problemen führen, ein Stück weit schützen. Sie haben auf dem Weg hierher und aber auch in ihrem Herkunftsland schon genug Leid und Elend erfahren und sollen hier wenigstens menschenwürdig untergebracht sein. Trotz unserer Rufe, die Verantwortung auf der Landesebene ernst zu nehmen und auch gegenüber der Presse und der Öffentlichkeit die gebührende Ehrlichkeit zu wahren, trotz aller Kritik sitzen wir hier oben nicht nur als Kritiker, sondern auch als Menschen, die weiterhin helfen wollen in der Thematik und weiterhin auch tätig sein werden. Ich glaube, da kann ich für alle sprechen. Andere Bundesländer haben zum Beispiel Migrationsgipfel. Vielleicht wäre es Zeit für den ersten sächsischen Migrationsgipfel, in denen alle Beteiligten an den Tisch geholt werden, um konstruktive Lösungen zu sammeln. Fairerweise muss auch noch dazu gesagt werden, dass diese kommunalen Probleme, mit denen wir uns gerade beschäftigen, auf ganz anderen Ebenen behoben werden könnten. Die EU hat kein klar erkennbares Asylkonzept und darin fußt die ganze Schwierigkeit, mit der wir uns hier abklagen müssen. Jetzt würde ich den Raum für Fragen eröffnen. Es befindet sich auch noch im Saal Kai Löwenbrück, der einer der Ärzte vor Ort ist, der Ihnen auch noch gerne zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung steht. Herr Springer. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist das Zeltlager, die Zeltstadt zu retten? Und die zweite ist, muss man sie überhaupt retten? Dringend notwendig wird sein, die Zahl derer, die dort drin sind, zu reduzieren, weil es überbelegt ist. Die Zahlen schwanken zwischen 1000 und 1100. Wenn Sie 50 Quadratmeter Fläche für ein Lager pro Person, dann können Sie rechnen, dass das massiv überbelegt ist. Ich glaube, es ist komplett ungeeignet für Familien, für Kinder, für Frauen, vor allem für Schwangere. Und man muss viel tun. Und ich hatte vorher gesagt oder angedeutet, die Probleme, die sich uns allen, und Erik hat es auch hervorgehoben, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das, was sich uns an Problemen alles stellt, ist erheblich und wird nicht weniger werden. Aber wir schaffen es mit Solidarität und intensiver Zusammenarbeit der einzelnen Ebenen, das zu bessern. Und der Appell ist, diejenigen, die die koordinative Aufgaben haben, das endlich zu tun und den Hintern hochzubekommen. Ich hatte ein Ministerium auch direkt angesprochen. Und die, wie sagt man es neudeutsch, Stakeholders, die Verantwortlichen, kassenärztliche Vereinigungen, Krankenhäuser, und Ehrenamtliche wirklich zusammenzubringen. Ihre Frage war, ist es noch zu retten? Es ist ein schwerkranker Patient mit der einige Intensivmaßnahmen braucht, um das vielleicht möglich zu machen. Es wäre aber besser, wenn man das Ganze sehr schnell überführt in eine andere Bauweise, andere Struktur und ganz konkret, wir hatten am Dienstag darauf hingewiesen, jeder kennt die Wetternachrichten für heute 40 Grad in einem Zelt, jeder, der mal im Urlaub schon gezeltet hat, weiß, da kann man nur unter dem Baum liegen und nicht im Zelt sein. Und wenn Sie da Durchfall bekommen, dann sind Sie lebensgefährlich erkrankt schon, weil Sie gar nicht die ausreichende Flüssigkeit nachfüllen können. Dann hilft es nur noch, die Leute ins Krankenhaus zu tun. Wir haben auch vor der Sorge gewarnt, die hygienischen Bedingungen begünstigen solchen Ausbruch. Wenn wir dort plötzlich 500 durchfallserkrankte Noroviren haben, Sie wissen, das kann uns alle treffen und wer mal so eine Norovirus-Infektion bei Angehörigen gesehen hat mit 5-6 Liter Durchfall, der weiß, da kommt man mit Trinken nicht mehr nach. Und deshalb brauchen auch die Krankenhäuser und dort Vereinbarungen. Lange Antwort, die nächste wird kürzer. Gerade die Frage zu retten sind natürlich die Menschen und da möchte ich nochmal auf die Pflicht des Bundes hinweisen, um die Bearbeitungszeiten möglichst kurz zu halten. Da ich den Namen nicht kenne, tut mir leid, wir haben es nicht gesehen. Ich habe nochmal konkret die Frage, jetzt gerade bei dieser Wetterlage, welche gesundheitlichen Befürchtungen haben Sie denn für die Menschen, die dort momentan leben? Also was können die Konsequenzen sein? Als erstes ist eine fehlende Beschattung vorhanden. Dort sind die Risiken für Hitzschlag gegeben, das heißt Schwellung des Gehirns, eine lebensgefährliche Erkrankung. Deshalb schreiben die UNO-Richtlinien für Betrieb von Camps auch ausreichende Beschattungsmöglichkeiten zu. Es ist genau geregelt, wie viel Wasserausgabestellen es geben muss. Wenn ich das richtig gezählt habe, sind die Wasserausgabestellen von Trinkwasser auch nicht der Zahl entsprechend, die für die Größe erforderlich ist. Und um Trinklösungen für diese Patienten zur Verfügung zu stellen, von uns braucht jeder 3 bis 4 Liter in diesen Tagen, muss man kräftig arbeiten, um das hinzubekommen. Wenn dann aber Durchfallserkrankungen dazukommen, dann ist die Katastrophe gegeben. Dann können eigentlich nur noch die Krankenhäuser helfen. Und das war eben der Appell, klärt endlich den Aufnahmeschlüssel. Wir haben ein tolles Medizinsystem in Dresden, das ist in der Lage, viel auch dort zu erreichen, aber mit dem gängigen Notaufnahmesystem reicht es einfach nicht auf. Und da ist Koordination gefragt und die fehlt. Die Leute, die krank sind, die werden, wenn sie einen Fahrtdienst organisiert kriegen, manche lehnen auch ab, die zu transportieren, und das Bett besorgen im Krankenhaus, dann gelingt es ihnen, die Schwerkranken wegzubekommen. Aber das muss, dort muss ein Stützpunkt sein mit Krankenwagen, der bei Bedarf die Leute ins Krankenhaus bringt, das vorher schon bestimmt ist, dann in den nächsten. Also hoch riskant und gefährlich. Und meistens ist es ja so, alle wissen es besser, wenn was passiert ist. Wir Ärzte haben die Menschen im Auge, wir wollen es immer vorher sagen, aber wir gelten mehr als Angstmacher, wenn wir darauf hinweisen. Aber jede Krankheit, die vermieden ist, ist eine, die gut ist. Und Kai pflichtet mir bei oder ergänzt. Genau, das ist auf jeden Fall der Fall. Ich muss sagen, natürlich, es geht um die Menschen, die im Zeltlager leben. Ich wollte aber dennoch auch nochmal verweisen, warum Professor Eniger und ich uns entschlossen hatten, gestern das Interview zu geben, das wir gerne. Kai Löwen bringt mit der Löwe wie die Brücke und er ist Neurologe und kommst du nach vorne und nimmst das Mikro, das war der Wunsch von ihm. Also ich räume dir den Platz. Ja, ich würde zuallererst das Namensschild umdrehen, um nicht des Etikettenschwindels beschuldigt zu werden. Also wie gesagt, es geht zuallererst natürlich um die Menschen, die in diesem Camp leben müssen. Ich wollte aber trotzdem, das ist einfach ein Anliegen der dort helfenden Ärzte und anderen Freiwilligen, die mit dieser Situation tagtäglich konfrontiert sind, doch die Beweggründe einmal schildern, warum wir uns entschlossen haben, dieses Interview zu geben, was gestern in der Zeit erschienen ist. Man muss dazu sagen, dass für jemanden in meiner Position eine solche Entscheidung nicht einfach ist, weil auch gewisse Konsequenzen einfach zu befürchten sind. Der Grund des Ganzen ist, dass ich auch kurz mal schildern möchte, wie denn die medizinische Hilfe in dieses Camp gekommen ist. Ich selber bin eine Person, ich kann Ihnen nur das schildern, was ich wahrgenommen habe, aber Sie haben sicher die Möglichkeiten, das ja auch alles zu überprüfen. Der erste Aufruf ist nicht von einer staatlichen Institution gekommen, sondern meines Wissens über das Netzwerk Dresden für alle, das heißt um besorgte Ehrenamtliche, die ungefähr zeitgleich politisch angeschuldigt wurden, versagt zu haben. Es ist so, dass am Montag mein Telefon am Nachmittag klingelte, wo mir gesagt wurde von Dritten, dass das sächsische Sozialministerium einen medizinischen Notstand dort anzeigen würde und ob Ärzte der Uniklinik Dresden sofort dort ehrenamtlich aushelfen könnten. Die Situation war, dass nicht nur Ärzte der Uniklinik Dresden, sondern auch andere Ärzte sofort ohne rechtliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, sich entschlossen haben zu helfen. Sie haben Material gesammelt, sind sofort in dieses Camp gefahren. Sie können sich vorstellen, dass diejenigen, die sich sofort gemeldet haben, die unerfahrenen und jungen Kollegen waren und leider, das muss man so deutlich sagen, wurden diese jungen Kollegen in dem Camp mit einer Situation konfrontiert, die Kriegsverhältnissen ähnelt. Also es ist ja auch in diesem Zeitinterview, das war uns sehr wichtig, deutlich geschildert worden, wie die Bedingungen der medizinischen Versorgung jetzt auch noch, natürlich finden derzeit laufend Verbesserungen statt, an denen wir intensiv arbeiten, vorzufinden sind. Ja? Und das hat einfach dazu geführt, also ich selbst möchte auch ausdrücklich betonen, ich bin nicht derjenige ärztliche Kollege, der dort maßgeblich ehrenamtlich beteiligt war. Ich bin vielleicht derjenige, der es am wenigsten ausgehalten hat, dass man einfach wahrgenommen hat, dass diese Tatsachen, die auch für die Helfenden einfach traumatisierend sind, nicht in die Presse gelangt sind. Also als ich das erste Mal in diesem Camp war, konnte ich nicht verstehen, wie es zu den Zeitungsartikeln gekommen ist, die in der Sächsischen Zeitung und in der DNN veröffentlicht worden sind. Und der ganz konkrete Grund zu entscheiden, dass all diese Tatsachen in den öffentlichen Diskurs müssen, wo sie hingehören, war, als gestern Morgen in der DNN ein Artikel stand, nett bebildert mit den Fotos von dem schönen Friedhof, wo unten drunter stand, ja, es ist alles sehr gut organisiert, es gibt 30 Freiwillige, 2 festangestellte Ärzte und im Übrigen habe das Ministerium von Kretze nichts gewusst. Das war die Situation, wo wir uns entschieden haben, dass trotz aller Risiken, die damit verbunden sein mögen, es dringend notwendig ist, die Tatsachen, wie sie von Ärzten erlebt wurden, in diesem Camp der öffentlichen Diskussion zur Verfügung zu stellen. Ich möchte auch erwähnen, dass die ärztliche Kollegin, die aus unserer Klinik zuerst dort ausgeholfen hat, mich angerufen hat, als sie nach Hause gefahren war, sie saß auf dem Fahrrad und war in Tränen aufgelöst und hat gesagt, sie hält das nicht aus, dass in der einen Straße Menschen auf einer Schutthalde leben und eben 2 Straßen weiter die Leute an der Elbe liegen und sich sonnen. Und das ist eine Dimension, die vielmehr die Menschen betrifft, die dort unter diesen Bedingungen untergebracht sind, aber ich finde es, dass es an der Zeit ist und dringend notwendig ist, auch darüber nachzudenken, wie es zu diesen Zuständen kommen konnte. Und eines ist klar, eine 500.000 Einwohnerstadt wie Dresden mit einer hervorragenden in den letzten 25 Jahren ausgebauten Infrastruktur hat mehr Möglichkeiten. Ich weiß, es bedarf immer deutlicher Bilder. Ich möchte einfach nur eine Sache erwähnen, wenn Sie Experimente mit Labormäusen machen möchten, da gibt es sehr genaue Bestimmungen und wenn Sie diese Bestimmungen nicht einhalten, dann bekommen Sie sehr viel Ärger. Ich würde mir einfach wünschen, dass das Gleiche genauso konsequent für diese Menschen in diesem Camp umgesetzt wird. Vielen Dank. Die, nochmal kurz zum den Aufruf von UND, geht sofort los, nochmal zu dem Aufruf von Dresden für alle zu den Ärzten. Wir hatten in der Absprache mit dem DRK oder wurden besser gesagt vom DRK gebeten, auch nach ehrenamtlichen Ärzten, medizinischem Personal, wie zum Beispiel Krankenschwestern, zu suchen. Das haben wir gemacht. Ich glaube, es haben sich bei uns über 30 Leute gemeldet, bis 40, die wir dann auch ans DRK vermittelt haben. Die Dame in Rot. Dresden für Wünschmann. Mich würde mal interessieren, wie viele Familien, Frauen, Kinder leben denn speziell? Also gibt es da eine Zahl, leben die noch, wie alt sind die Kinder? Also da freuen wir uns gerade, dass der Herr Kai Kranich, der Pressesprecher des DRK, hinten Platz genommen hat und das DRK weiß bestimmt über diese Zahlen Bescheid. Herr Kranich? Bitte? Die Frau Winkler könnte auch. Okay, Frau Winkler könnte. Frau Winkler halbwegs, könnte, weil das, so wie ich ja auch am Dienstag erfahren habe, ist da natürlich ständig Bewegung drin. Und es gab auch zumindest die Ansage, nach Möglichkeit so schnell wie möglich die Familien dort wieder herauszuholen und auch die schwangeren Frauen. Ich würde sagen, es sind etwa 100 bis 150 Kinder, das schwankt natürlich so ein Stück weit, mit ihren Familien, die dort leben. Ich habe sehr viele Frauen auch gesehen und natürlich auch sehr viele Kinder. Und definitiv, wenn man das hochrechnet, wir sagen mal, die Familien sind halbwegs intakt. Jedes Kind hat Eltern und es gibt mehrere, könnten das schon so 400 Personen sein, die betroffen sind. 400 bis 500 Personen, so geschätzt jetzt grob. Schwangere kenne ich vielleicht, die ich kenne, gesehen habe, nur habe ich mindestens fünf schwangere Frauen. Ja. Den Kollegen daneben, Herr Sichmann. Ist es denn, also Frau Fischer hat ja am Mittwoch ein offenes Hintergrundgespräch geführt, die Staatssekretärin, und hat zum einen gesagt, dass jetzt Gesundheitsstrecken hier von Chemnitz und auch Leipzig und Dresden überall bei Erstaufnahmen passiert, eingerichtet werden. Ich habe dann nochmal gesagt, was ja schon bekannt war, dass diese Zeltplatz sukzessive in Container geführt wird, und hat gesagt, also wie Sie es ja auch kurz formuliert haben, so alles bestens. Ist das jetzt bezogen auf nicht nur die Gegenwart, sondern auf die Zukunft, ist das eine mutwillige Lüge oder ist das Sand im Glauben gestreut? Also was ist das denn? Also ich bin ein bisschen irritiert, weil ich an zwei verschiedenen Stellen nicht nur leicht abweichende Daten in einer Situation vermittelt bekomme, sondern fast konträr. Und das ist ein bisschen verwirrend. Ja, aber Sie sprechen genau den Punkt an, weshalb wir es tun. Ohne jetzt aus Gesprächen direkt zu zitieren, aber unser sehr eindringliches Gespräch fand, glaube ich, vor diesem Gespräch mit ihr statt. Und das möge jetzt nicht wörtlich zitiert werden, aber es beschreibt, glaube ich, die Situation ganz gut. Das ist ja schlimmer wie in der Presse dargestellt, was wir geschildert haben. Und warum sage ich es jetzt nicht, weil ich da aus einer Besprechung zitiere, aber das macht ärgerlich und wütend, wenn das, was wir schildern, die Fakten, die wir vorbringen, in keiner Weise umgesetzt werden, ein konkretes Handlungsweisen auch formuliert und erwartet. Und wenn dann in diesem Hintergrundgespräch, ich kenne die DPA-Meldung aus dem Hintergrundgespräch, das nehme ich unter dem Titel Friede, Freude, Eierkuchen, und es wird alles. Fakten sind, das Gesundheitsamt sieht sich derzeit nicht in der Lage. Uns wurde gesagt, die Container sind funktionsfähig am Montag. Vielleicht im Laufe der Woche, schauen Sie mal an, wo die gerade aufgebaut werden, da sehen Sie nicht mal einen Container. Da wird kein Frischwasser liegen, da wird kein Abwasser, das ist eine Voraussetzung für einen Untersuchungsraum. So könnte ich das durchdeklinieren, deshalb habe ich betont, dass ich ehrenamtlicher Helfer bin. Nebenberuflich bin ich auch sächsischer Beamter im Uniklinikum als ärztlicher Direktor. Und wir haben keine Sorgen vor Konsequenzen, wenn, dann muss man die tragen. Die Frage, die Sie im zweiten Teil hatten, was ist die Motivationslage, die kann ich Ihnen nicht sagen. Ich flüstere sie Ihnen nachher ins Ohr. Ich möchte auch einfach nur mal dazu sagen, Sie selber wissen, wie viele Politiker, politische Verantwortungsträger diese Frage in den letzten Wochen gelöst haben. Ich muss auch sagen, dass bei einem der letzten Besuche dieses Ambulanzcontainer geschlossen wurde, aus welchen Beweggründen auch immer. Und ich glaube, alle, die in diesem Camp waren, können nicht nachvollziehen, wie es so schwierig war, für diese politischen Verantwortungsträger sehr deutlich zu formulieren, was sie dort vorgefunden haben. Und das war, ist, muss ich ganz deutlich sagen, ist sehr lobenswert von Herrn Hilbert, dass er die Worte gefunden hat, die zu finden waren. Das konnten wir aber zu dem Zeitpunkt, wo wir uns zu diesem Interview entschlossen haben, nicht wissen, dass das stattfinden würde. Und unsere Sorge war einfach, dass das, was die Menschen dort erleben, auch die Ehrenamtlichen, nicht wahrgenommen wird in der Art und Weise, wie wir, zumindest wir denken, dass dies notwendig ist, um die Herausforderungen, die sich bis Ende dieses Jahres in Deutschland stellen werden, verantwortungsbewusst und angemessen angesichts der Möglichkeiten dieses Landes zu lösen. Und ich muss Ihnen sagen, wir sind wirklich schockiert darüber, zunehmend zu verstehen, wie wenig fortgeschritten die Planungen sind, mit den zunehmenden Mengen an unterzubringenden Menschen, für die man ja fürsorgepflichtig ist, auch angemessen umzugehen. Und ich sage es jetzt auch sehr deutlich, mir persönlich ist der Vorschlag, dass man überproportional viele geflüchtete Menschen in Ostdeutschland unterbringt, sehr sympathisch, weil es ist einfach eine rationale Wahrheit, dass es in Ostdeutschland mehr ungenutzte intakte Infrastruktur gibt, als das in Westdeutschland der Fall ist. Mach bitte keine Politik für Kretschmann jetzt. Ich rede einfach über rationale Argumente. Und da dies eine gesamte. Das ist nicht rational von ihm, das ist politisch. Die Frau hat sich schon ganz leicht gemeldet, die ganze Zeit. Zu lauter. Weil sie ja schon sozusagen eine Art Epidemie-Gefahr und die zweite Frage, die spannenden Frauen, wie geht das mit denen weiter? Haben die jetzt schon vor Zugang, ich glaube, zu Ultraschall, zu bestimmten vorgeburtlichen Maßnahmen und stehen da auch schon eine Kursschule? Also das Erste zuerst, die müssen das haben. Es muss nur einfach geregelt sein und die Kostenübernahme sollte auch in diesem Gespräch definitiv geklärt werden, weil da hakt es im System. Aber ich bin mir ganz sicher, dass für diese Gruppen unsere Kolleginnen und Kollegen ihrem ärztlichen Berufsethos folgen und tun, was notwendig ist. Wir haben dann ausgemacht, nachdem ein Quarantänezelt eröffnet worden ist, was einfach zu einer nicht ausreichenden Versorgung der Leute, die drin lag, geführt hat und wollte nicht im Zelt liegen, dass die jetzt ins Krankenhaus gebracht werden und dort versorgt und isoliert werden. Es waren zeitlich bis zu 20, die das hatten. Aber da das auch dann abheilt, also die Gesamtzahl, wie viel Prozent, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich weiß, das war die maximale Zahl, die dort in diesem sogenannten Quarantänezelt war, was zwischenzeitlich aufgelöst ist, weil es bei Plumpsklo-Versorgung und Quarantäne, aber die benutzen das Gleiche, da ist die Katastrophe auch, war programmiert. Ja. Und bin nochmals, wir haben einiges erreicht schon, aber es muss schneller gehen, es muss beherzter gehen. Und ich glaube, manche haben es noch nicht begriffen, welche Probleme bestehen. Und die appellieren wir, wenn man dann andere Formen der Lager öffentlich diskutiert, während wir versuchen, menschenwürdige Bedingungen zu schaffen, so gut es möglich ist, Sie können vielleicht assoziieren, was ich meine damit, dann also nicht nur andere Lager, das ist sicher notwendig, eine Unterbringung, aber dann speziell für Gruppen, die man schneller abschieben möchte, dann wundert man sich umso mehr. Ich muss ganz kurz eine Sache erwähnen, weil Gerd hat ja erwähnt, dass einiges erreicht worden ist. Ich wollte einfach nur mal sagen, wer in dieser Krisensitzung, die sich mit der medizinischen Notlage in dem Camp beschäftigt hat, teilgenommen hat, das waren verschiedene ärztliche Vertreter, sehr besorgte Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes und eine Vertreterin der Sächsischen Landesärztekammer. Das sind diejenigen Menschen, die sich zumindest am Dienstag dieser Woche hingesetzt haben und ganz wesentliche Dinge bewegt haben. Ausdrücklich möchte ich an dieser Stelle dem Universitätsklinikum Dresden danken, dass das, was wir vorgeschlagen haben, zur sofortigen Verbesserung in einer Geschwindigkeit umgesetzt hat, was ich zumindest in meiner Berufstätigkeit an dieser Klinik bisher noch nicht erlebt habe. Nochmal, wenn genau sind einzelne Zahlen gefragt werden, verweise ich dann nochmal auf die Landesdirektion, die ja die Verantwortung darin hat, respektive auch auf das DRK. Herr Kai Kranich als Pressesprecher ist ja heute da. Erst die Frau dort hinten und genau. Dann. Sie sollten nicht den Eindruck kriegen, dass es die nicht gibt. Weil das ist ja einer der Gründe, warum wir so aufgebracht sind. Wie gesagt, das Netzwerk Dresden vor allem hat, ich glaube, am 26.07. erstmals öffentlich kommuniziert, dass dringend Ärzte benötigt werden. Am 27.07. gab es diesen Anruf, der über Dritte an das Universitätsklinikum vermittelt worden ist, dass dringend Ärzte gebraucht werden. Ab dem 27.07. waren die Ärzte, wovon die Rede ist, dass sie erst jetzt vor Ort sind, vor Ort. Ich möchte nebenbei erwähnen, dass bis heute nicht geklärt ist, wie die versicherungstechnische Absicherung dieser Ärzte besteht. Die Frage wurde wiederholt gestellt. Ich habe zumindest keine Antwort erhalten. Ja, aber jetzt nochmal zu dieser Frage, weil ich war an dem Thema beteiligt. Die Frage vom Sozialministerium war, wie viele ehrenamtliche Helfer gibt es im Uniklinikum für dieses Zeltlager? Und das sind die Zahlen, die benannt worden sind, aber es ist nicht so, dass wir die Verantwortung haben, sondern wir haben die Verantwortung der Weise, dass wir dort arbeiten und dass wir versuchen, Verbesserungen herbeizuführen. Wenn wir die Verantwortung hätten in der ärztlichen Versorgung, dann würden wir manches anders tun, aber der Appell ist einfach, wir arbeiten unter Bedingungen, Ärzte und Schwestern, die unserer Berufsausübung nicht entsprechen und nicht den Standard haben. Und das war das Thema, was wir mit Frau Fischer besprochen haben. Aber so wie sie es dann liest, dass wir ehrenamtlich dort tätig sind, jeder denkt, mit 30 Ärzten, 15 Schwestern kannst du ja fast eine Stadt bedienen. Nee, dem ist nicht so. Die Leute kommen nach der Arbeit und manche einmal 14 Tage. Also dort wirklich, wir arbeiten extrem gut zusammen mit Medinetz, mit Kollegen anderer Kliniken etc. Aber die Koordination, die Durchlässigkeit, die Beteiligung vom Gesundheitsamt, die Dinge funktionieren nicht. Und es ist klar, Aufgabe des Sozialministeriums, dort einen runden Tisch zu machen, um die genaue Abstimmung zu schaffen. Ja, bitte. Ich wollte aber noch den Beitritt zur Landesdirektion fragen, speziell auf den Punkt hin, weil Sie gesagt haben, Sie können jetzt sogar, müssen jetzt mit Konsequenzen rechnen. Was heißt das? Was für Konsequenzen sind das? Dürfen Sie nicht mehr arbeiten? Dürfen Sie nicht mehr rein ins Lager? Ich warte mal ab, ich bin unbesorgt, aber ich habe gestern Abend ein Gespräch nach dem Interview auch mit dem Staatssekretär im Innenministerium, Herrn Wilhelm, geführt. Er war auch Vertreter der Landesdirektion vorhanden. Und da, dass man nicht gebliest ist darüber, ist natürlich klar. Aber Wir Ärzte müssen das Wort ergreifen, wenn Menschen nicht in der erforderlichen fairen Weise behandelt werden. Ich sehe deren Probleme auch, aber dann müssen sie bestimmte Dinge abgeben und andere Ministerien beteiligen. Und ich hoffe, dass das durch die Beschäftigung jetzt innerhalb der Ministerien, aber dass es auch von außen angestoßen wird und dass die Öffentlichkeit einfach darüber informiert ist, was dort los ist und welche Probleme bestehen. Was sagt denn da jetzt der Staatssekretär konkret dazu? Ist der überhaupt bereit einzusehen, dass die Lage da nicht mal ansatzweise im Griff haben? Oder waren die weiter auf dem Standpunkt, ja, wir kriegen das schon hin, Leute halt? Hätten Sie Zeit, ihn das selbst zu fragen? Es ist klar, Sie kennen mein Problem natürlich. Wenn man im Gespräch ist und hart am Thema arbeitet, dann muss man aufpassen, dass man nicht andere Menschen zitiert und Worte in den Mund legt. Ich erkenne, dass man unsere Besorgnis wahrnimmt, und es ist nur die Geschwindigkeit der Umsetzung, und dazu bedarf es wirklich des Sozialministeriums. Das Innenministerium hat mit den Krankenhäusern, KV etc. nichts zu tun, und man braucht wirklich eine konzertierte Aktion und muss das dann in verantwortliche Hände übergeben, die medizinische Betreuung, und dann aber die Dinge, die sonst besprochen worden sind, sanitäre Dinge, Unterbringung von Familien, ist ihm bewusst, dass es nicht weiter so geht. Aber auch die Größe des Lagers, denke ich, ist bekannt als großes Problem. Frau Mann, Zeit Online, der Zeit Online Video. Man könnte es so zusammenfassen, es ging einiges wirklich richtig schief und die Leidtragenden sind Menschen. Bezug noch auf die Landesdirektion, vielleicht mal nach Asia. Rechnen Sie vielleicht damit, dass es personelle Konsequenzen geben wird? Wer das überzogen? Fordern Sie es? Personalkonsequenzen, die Landesdirektion, da steht natürlich auch im Innenministerium, auch der Chef der Landesdirektion, Herr Moradi war, Wir haben diese Probleme nicht nur bei dieser Fall, sondern seit Jahren. Wir haben diese Probleme, wie Herr Professor hier zu Recht darauf hingewiesen hat, wahrscheinlich die Job, was jetzt Innenministerium ausübt bei Unterbringung, das sollte Job von Sozialministerium sein. Das gibt auch solche ähnliche Fälle in anderen Bundesländern. Die sind überfordert, die haben ganz andere Vorstellungen von Flüchtlingeaufnahme und Unterbringung. Das ist die machen das auch nicht transparent. Also wenn die Erstaufnahmeeinrichtungen Chemnitzmann anschaut, wird versuchen seit 2004 dort Asylverfahrenberatung, ein genehmigtes Projekt von Europäischer Union, dort durchzuführen. Bis heute durften wir dort nicht reingehen. Also diese geschlossene und untransparente Arbeit, was Landesdirektion bzw. Innenministerium gemacht hat, das muss wirklich mit Lupe ganz genau angeschaut werden. Und wenn Sie mich fragen, ich würde sagen, die personelle Konsequenzen vom Innenministerium genauso mit Landesdirektion ist. Aus meiner persönlichen Erfahrung mit dem Chef der Landesdirektion habe ich eine schwierige Würdigungsform des Ehrenamtes kennengelernt. Die Entscheidung der Personalkonsequenz liegt natürlich dann in den institutionellen Ebenen. Ansonsten würde ich jetzt die große Runde, weil viele Kollegen auch schon gegangen sind, beenden, und wir stehen natürlich noch für Einzelgespräche zur Verfügung. Vielen Dank für die Geduld und ein schönes Wochenende. Das war der Mitschnitt der Pressekonferenz von Dresden für alle am 7. August zum Erstaufnahme-Zeltlager für Geflüchtete in Dresden auf der Bremer Straße.